Erster Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben an die Gemeinde in Thessalonich. Gott, der Vater und Jesus Christus sind bei euch. Wir wünschen euch Gnade und Frieden. Zweiter, wir danken Gott immer für euch. Wir sprechen in unseren Gebeten über euch. Dritter, wir denken an euren Glauben und eure Liebe. Ihr helft anderen. Ihr hofft auf Jesus Christus. Gott, unser Vater, sieht das Vierte. Gott liebt euch, Brüder und Schwestern. Wir wissen, dass Gott euch erwählt hat. Fünfter, wir haben euch die gute Nachricht gebracht. Aber nicht nur mit Worten. Gottes Kraft und der Heilige Geist waren dabei. Wir waren sicher. Ihr wisst, wie wir bei euch waren, um euch zu helfen. Sechster, ihr habt uns und Jesus nachgefolgt. Ihr habt die Botschaft angenommen, obwohl es schwer war. Aber der Heilige Geist hat euch Freude gegeben. Siebter, so seid ihr ein Beispiel für alle Christen in Makedonien und Achaia geworden. Achter, denn eure Botschaft über den Herrn ist überall bekannt. Nicht nur in Makedonien und Achaia. Alle wissen, dass ihr an Gott glaubt. Wir müssen das nicht mehr erzählen. Neunter, die Leute erzählen selbst, wie ihr uns aufgenommen habt. Sie sagen, dass ihr euch von den falschen Göttern abgewandt habt. Jetzt dient ihr dem lebendigen und echten Gott. Zehnter, und ihr wartet auf Jesus, seinen Sohn. Er kommt vom Himmel. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus rettet uns vor dem Gericht, das kommen wird.